Kundgabe 4341. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1948. Mediale Wesen. Erlöse uns von allem Übel. Der direkte Verkehr mit dem geistigen Reich kann nur stattfinden, wenn die geistigen Kräfte gerufen werden in Gedanken oder im Gebet. Weshalb also die Übermittlung geistigen Gutes immer ein Akt des freien Willens ist, sollen die guten Kräfte wirksam werden, während die bösen Kräfte den Willen des Menschen auszuschalten suchen, um ihm ihre Willensrichtung aufzudrängen. Was dann der Fall ist, wenn sich ein Mensch seines Willens begibt, also im unbewussten Zustand sich jenen Kräften ausliefert, die fern der Wahrheit sind. Es ist nun geboten, für solche von finsteren Kräften heimgesuchten Menschen im bewussten Zustand sich der Liebe und Gnade Gottes zu empfehlen, ihn zu bitten um seinen Schutz und Beistand wider die Wesen, die ihn bedrängen, und die lichten Geister anzurufen, dass sie sich seiner besonders annehmen und in seiner Nähe weilen. Dieser Ruf nach den guten Wesen gibt diesen das Recht, ihm beizustehen, und dann sind die finsteren Kräfte machtlos. Der menschliche Wille ist zu schwach zum Widerstand, so es sich um Menschen handelt, die medial veranlagt sind, das heißt, der jenseitigen Welt und ihren Einflüssen sich öffnen, sich also zu unsichtbaren Wesen hingezogen fühlen. Auf ihren Körper haben die Kräfte der Finsternis besonders Einfluss, den sie nun in Besitz nehmen, sowie der Wille des Menschen seinen Widerstand aufgibt. Die Besitznahme des Körpers aber hat die Folge, dass die Denkfähigkeit nachlässt, dass sich der Mensch wie in einem Traumzustand befindet und nun nicht mehr das eigene Gedankengut, sondern das der ihn beherrschenden Kraft ausspricht, völlig in der diesem geistigen Wesen eigenen Art. Es ist also gewissermaßen eine andere Seele in dem Körper, während die eigene Seele schläft und sie sich auch nachher im wachen Zustand auf nichts mehr besinnen kann, was der Mensch gesprochen oder getan hat. Es wird der Mensch für diese Zeit nicht zur Verantwortung gezogen, weil die geistigen Kräfte stärker sind als er. Dennoch soll er sich selbst gegen diese Vergewaltigung durch finstere Kräfte schützen, indem er sich den guten Wesen und auch Gott selbst übergibt, indem er stets betet: Erlöse uns von allem Übel. Denn ein Übel ist es, wenn der Mensch von jenen geistigen Kräften beherrscht wird und sein Denken und Handeln nicht mehr eigenes ist, sondern auf ihn übertragen durch eine willensstarke Macht. Es müssen die schlechten Kräfte immer abgewehrt werden, denn sie befinden sich in ständiger Nähe und suchen jede Gelegenheit auszunützen, die sich dann bietet, wenn der Mensch, der das geistige Reich in Gedanken suchet, die Bindung mit Gott nicht zuvor herstellt und also ohne Schutz ist, so ihn die Kräfte der Finsternis bedrängen. Immer muss der Anruf Jesu Christi wider den Feind der Seelen jede geistige Verbindung einleiten. Dann braucht der Mensch nicht zu fürchten, in die Hände schlechter Kräfte zu fallen. Denn die zahllosen Lichtwesen vernehmen den Ruf und eilen herbei, um schützend und belehrend einzuwirken. Und dann ist den schlechten Kräften der Zutritt verwehrt. Denn der Name Jesus Christus bannet alle Wesen, die wider ihn sind, wie er aber auch denen vermehrte Kraft gibt, die für ihn sind und seinen Namen voll Andacht aussprechen. Amen.